1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die traditionell eine freie Themennacht ist. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt domian@wdr.de und schreibt bitte unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail rein. Der erste Anrufer heute Nacht ist Simon und der ist 21. Schönen guten Morgen, Simon. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist heute die Oliver Pocher Show. Ah, da war ich. Ja, ich habe dich gesehen. Ja, ich war im Publikum. Genau. Da habe ich dich in einem kurzen Schnitt gesehen. Ja. Und wollte dich mal nach der Meinung fragen, nach deiner Meinung der Sendung. Ich war fasziniert. Ich fand es eine tolle Show. Eine wirklich gut gelungene, tolle Unterhaltungssendung. Und ja, habe mich gut amüsiert in der Stunde. Tolle Gäste. Ja. Shakira, eine tolle Frau, sehr, okay, sehr hübsch. Ja. Und tolle Performance, fand ich, hat sie gemacht auf der Bühne. Wie fandst du es denn? Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also die Gäste, klar, natürlich, ich mag auch den Kerner sehr gerne. Mhm. Und Shakira natürlich auch, eine sehr hübsche Frau. Mhm. Allerdings finde ich, was er da jetzt macht mit dieser Late-Night-Show, weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Du meinst Oliver Pocher? Genau. Warum? Genau. Es ist, glaube ich, gerade im Moment sehr schwer für ihn, aus der Beziehung mit Schmidt, mit Hans Schmidt, rauszutreten und jetzt sein eigenes Ding allein auf Sat.1 zu machen. Mhm. Weiß auch gar nicht so genau, warum er überhaupt auf zu Sat.1 gewechselt ist. Ich denke mal, das hat natürlich finanzielle Gründe. Allerdings glaube ich nicht, dass er sich da sehr durchsetzen kann. Warum meinst du nicht? Ich finde, also als ich den Anfang so gesehen habe, fand ich, dass er sehr mit sehr, ja, sehr fad fand ich die Sendung am Anfang. Die Einspieler, die sind wirklich klasse, also wenn er Außenreportagen macht und da im Oktoberfest war und alles, ja. Spitze, wirklich einwandfrei. Ja. Aber so als ich die Sendung so am Anfang, wo er dieses Stand-up-Comedy, dieses kurze, weiß nicht, Viertelstunde oder was er da gemacht hat, fand ich absolut nicht, keine Ahnung, nicht Late-Night-Talk tauglich. Ach, das ist natürlich eine harte Kritik. Ich mag ihn auch, ich bin also absolut ein Pocher-Freund. Ja. Außer Frage. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich finde, er ist aus der jungen Generation, ist er der absolute Topstar. Und das absolute Talent. Es gibt niemanden in Deutschland in der Unterhaltungsszene, der so improvisieren kann, zum Beispiel wie er. Ich habe es einige Male erlebt in seinem Programm unterwegs. Mhm. Und wenn er da ins Publikum geht, das ist einfach spektakulär. Ich finde, das ist schon seine Liga, diese Late Night. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass auch jetzt ein jüngerer Typ, ja, dieses Genre besetzt. Ja, gut, es war seine erste Sendung. Wenn es nicht genau deinen Geschmack getroffen hat, man muss sich ja auch erstmal ein bisschen warm laufen und erstmal finden. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Harald Schmidt damals, als er angefangen hat damit, auch eine ganze Weile gebraucht hat, bis er so richtig Fuß gefasst hatte. Mhm. Viele Leute haben es kritisiert, viele Leute fanden dieses fade und jenes fade. Aber er hat sich durchgesetzt. Ich meine, Harald Schmidt ist natürlich auch eine Koryphäe auf dem Late Night. Ja. Also aber jeder fängt mal an und jeder muss mal dann sich erstmal durchbeißen. Und ich war heute dabei, also im Publikum, und habe dann auch den Anfang, das Warm-up gesehen. Das ist einfach schon ein Erlebnis, ihn zu erleben, wie er auf die Bühne kommt und erstmal den Leuten so ein bisschen erzählt. Da ist kein professioneller Warm-Upper, sondern er macht das alleine. Und es sind Dutzende von Situationen, die einfach so entstehen. Und wo die Leute sich kringeln vor Lachen, weil es einfach perfekte Unterhaltung ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe für ihn, ja, weil ich den, wie gesagt, auch sehr mag, den Oliver Pocher, ja, dass für ihn klappt und dass die, dass sie genug Quoten sammeln. Ja. Sat.1. Allerdings habe ich, wie gesagt, so ein bisschen Zweifel daran. Ja, aber wir können auf jeden Fall die Sendung empfehlen, jeden Freitag, 21:15 bei der bösen Konkurrenz, bei Sat.1, jeden Freitag, und mal gucken, wie das so wird. Aber ich kann dir sagen, dass Shakira wirklich ein absoluter Schuss ist. Ein Bombenkörper. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Sie war, am Anfang hat sie noch so Proben gemacht, und sie hat übrigens live gesungen. Das ist ja nur im deutschen Fernsehen auch mittlerweile nicht mehr, oder das sehr selten. Das war live gesungen, das war echt, perfekt. Ja, ja, so live, also das gesungen. Das kam so auf dem Bildschirm gar nicht so rüber. Ja, also live gesungen. Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache, ob die wirklich jetzt, aber finde ich gut, wenn sie wirklich live gesungen hat, dann Respekt. Ja. Und ich habe heute gehört, ich wusste das gar nicht, sie hat ja nun wirklich, ich weiß nicht, 70, 100 Millionen Platten schon weltweit verkauft. Ja. Und engagiert sich sehr, sehr intensiv in ihrem Heimatland, in Kolumbien, für arme Leute, arme Kinder, arme Bauern und weiß ich was alles. Und das finde ich auch schon mal sehr toll, wenn jemand das dann auch zurückgibt, wenn er so viel Erfolg hat oder wenn sie so viel Erfolg hat. Ja, aber wenn man gerade beim Thema Shakira sind, ich fand es ein bisschen auch so ein bisschen komisch, als er dann auf einmal über die Straßen ging und dann mit ihr zum Kegeln ging und mit dem Kerner und mit seinem Vater und mit ihr gekegelt hat, fand ich so ein bisschen, also im Fernsehen kam es so ein bisschen strukturlos rüber. Ach, also irre. Und ich habe das so, ich habe es wirklich so empfunden, sowohl in der Show als auch hinterher, ich habe es im Fernsehen mir nochmal angeguckt, als sehr unterhaltsam, weil das verrückt ist. Du gehst mit so einem Weltstar mal hier in Köln über den Ring, in eine kölsche Kneipe. Und da sagt dann noch so ein richtig kölscher Mann, sagt irgendwie, ja, die sieht aber lecker aus, als sie da vorbeigeht. Ich fand das also alles sehr, sehr nett. Also okay, also du beobachtest die Sache und vielleicht... Ich werde die auf jeden Fall weiter beobachten. Ich hoffe auch, dass er noch ein bisschen aus sich rauskommt. Ich meine, gut ist er, das ist klar, aber ob er es wirklich schafft, und ein bisschen Englisch soll er noch versuchen, ein bisschen mehr zu lernen. Naja, er kann schon mal mehr als Herr Westerwelle. Ja, das oder ich weiß es nicht, vielleicht kann der Westerwelle auch mehr, aber es war in dieser Pressekonferenz, die wir ja alle, hast du es auch gesehen, den Ausschnitt? Ein bisschen merkwürdig. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich Außenminister wird. Ja, ich glaube schon. Ja, er ist natürlich, jetzt ist meine Regierung. Weißt du, ich finde die ganze Häme auch blöd, dass die Leute sagen, er kann nicht mehr Englisch. Mein Gott, Kohl konnte auch kein Englisch, Genscher konnte kein Englisch und er hat es gelernt, der macht jetzt einen Crashkurs und dann kann er das. Und aber es geht ja auch noch darum, ich meine, mit seiner Sexualität ist ja schön und gut, kann jeder machen, wie er will. Aber wie gesagt, was man so sagt, in manchen Ländern, Nahe Osten und so und Strafen und so, ich... Weißt du, Simon, ich finde das super, dass wir Deutschen so weit sind, dass wir alle schon. Und wenn die anderen da komisch drauf reagieren, dann sollen sie komisch reagieren. Darauf kann man doch keine Rücksicht nehmen. Wo leben wir denn? Die werden aber auch nicht komisch reagieren. Es ist der deutsche Außenminister. Das dürfen sie normal nicht. Ne? Die werden sich schon fügen. Und dann in einer gewissen Zeit wird das normal werden, so wie andere Dinge auch normal geworden sind. Also ich bin da optimistisch. Ja, wollen wir es besser hoffen. Simon, danke für deinen Anruf. Alles klar, Dorian. Alles Gute. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und schon geht's weiter mit Yvonne. Und Yvonne ist 25. Hallo, Yvonne. Ja, schönen guten Morgen. Yvonne, was ist dein Thema? Das ist jetzt nicht ganz so schön. Es geht darum, dass ich gestern meine Tochter beerdigt habe. Was ist geschehen? Das ist aus der Schwangerschaft heraus. Also, ich war im 6. Monat. Im 6.? Ja, genau. Und, war eigentlich alles in Ordnung soweit, also gab es keine Auffälligkeiten oder irgendwas. Und da war ich vor 2 Wochen auch beim Arzt gewesen am Donnerstag und 4D-Ultraschall gehabt, also richtig toll. Und hatte auch nichts sehen können und am nächsten Tag, da habe ich sie schon nicht mehr gespürt gehabt. Mhm. Und das war schon sehr auffällig, weil du sie vorher immer irgendwie ein bisschen gespürt hast. Ja, genau, also sie war wirklich sehr aktiv und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber gut... Meine Mama sagte auch, das passiert dann halt mal, dass sie sich halt mal nicht meldet so. Mhm. Und ja, am Sonntag dann bin ich aufgewacht und musste eigentlich schon weinen so ungefähr. Ich hatte das irgendwie ein Gefühl gehabt und sind dann halt noch abends zum Arzt mit meiner Mama und die konnten da kein Herzschlag mehr feststellen dann. Und wie ging das dann weiter? Also du warst Sonntagabend beim Arzt. Mhm, genau. Und die konnten keinen Herzschlag feststellen, also konnte man davon ausgehen, dass das Kind schon verstorben war. Ja, genau. Also wahrscheinlich schon am Freitag. Ja. So schätze ich jetzt mal. Ich weiß natürlich. Und wie ging das dann weiter? Wann wurde die Geburt eingeleitet? Also das waren dann so ungefähr 3 Tage später, das war Mittwoch. 3 Tage noch? Ja, also ich war also ungefähr eine Woche so ungefähr noch tot in meinem Bauch gewesen. Aber du wusstest, dass sie tot ist, 3 Tage lang? Ja, genau. Wie lebt man in dieser Zeit? Man weiß, man hat ein totes Kind im Bauch. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist schwer zu beschreiben. Man hat halt immer so die Hand auf dem Bauch. Klar, man hat ja diesen Kontakt zu dem Kind, will man ja herstellen. Und ich wusste, dass sie halt nicht mehr lebt. Und ich habe halt trotzdem immer irgendwie, ich habe auch komischerweise noch was gefühlt von ihr. Ich dachte, da ist noch was, sie tritt vielleicht noch mal. Und das war wahrscheinlich Einbildung, ich weiß es nicht. Also, da war schon nach wie vor das Gefühl da, dass du sie gerne bei dir hast. Das war nicht das Gefühl eines Widerwillens, ein etwas Totes in sich zu haben. Nee, überhaupt gar nicht. Also da hatte ich auch, hatte ich gar nicht das Gefühl. Ich wusste zwar, sie lebt nicht, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich versucht, einfach mit den Gedanken sozusagen abzufinden. Warum hat das dann noch 3 Tage gedauert? Warum konnte man das nicht sofort dann machen, noch am Sonntagabend? Das wollten die nicht so gerne. Also die meinten eben halt, dass ich mich einfach mit diesen Gedanken abfinde. Das wäre halt wichtig für mich, dass ich mir diese Zeit nehme noch. Ach so, das sind vielleicht Erfahrungswerte, dass das dann gut ist für Frauen, das so zu machen. Ah ja. Und dann haben die halt gesagt, ich soll mich auf jeden Fall innerhalb einer Woche melden und dann, damit die Geburt dann halt eingeleitet wird. Ach, und da hast du nach 3 Tagen so für dich entschieden, jetzt möchte ich es. Ja, genau. Die Geburt ist eingeleitet worden und hast du dein totes, verstorbenes Kind dann auch gesehen und auch auf den Arm nehmen können oder an dich drücken können? Ja. Ja, das habe ich. Also die haben mich nach der Geburt, haben sie mich direkt gefragt und na gut, da war natürlich erstmal, ich hab geweint, ich war nicht so wirklich ganz da. Mhm. Ich hatte meine Mama dabei, ich guckte sie an, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und habe mich dann einfach entschieden, okay, komm, zeig sie mir, ich will sie sehen. Ich habe mich auch drauf gefreut und dann hatte ich sie im Arm. Wird so ein totes Kind im Mutterleib eigentlich noch auf irgendeine Weise versorgt oder war das Kind auch schon kalt, als du es in den Arm genommen hast? Nee, kalt nicht. Das ist war in mir drin. Weil es in dir drin ist, dadurch war es wärmer. Aber. Ja, genau. Aber etwas blau war sie halt. Das kommt dazu halt. Wie lange hast du sie dann bei dir haben dürfen oder wollen? Also eigentlich ziemlich lange. Also die haben jetzt nicht gedrängelt. Also ich musste zwar noch zur OP danach, eine kleine hatte ich noch. Aber ich hatte sie, glaube ich, so 3/4 Stunde bestimmt. Wie ging es dann weiter? Ich hatte sie im Arm gehabt und dann musste sie dann wieder wieder weggeben. Bin dann in die OP gekommen, aber ich wusste, dass ich sie am nächsten Tag noch einmal sehen durfte. Und mit den Gedanken bin ich dann auch später eingeschlafen. Ja, und am nächsten Tag hatte ich sie dann noch einmal bekommen. War dann halt auch etwas kalt gewesen, es ging ja nicht anders. Aber sie war, also für mich war sie einfach wunderschön. Da war alles dran. Ja. Es war ein normales Baby, sogar sehr, sehr groß, auch für die frühen Wochen. Hattest du ihr schon einen Namen gegeben? Ja, hatte ich. Das war Paula. Paula? Paula, genau. Und nun hast du Paula auch beerdigen können? Ja, das war gestern gewesen. Ja. Bist du alleine mit dem Kind oder gibt es auch einen Vater, mit dem du zusammen lebst? Nee, den gibt es nicht. Also klar, den Vater gibt es, einen Kindsvater, aber nicht zusammen. Der hat, nachdem er erfahren hat, dass ich schwanger bin, hat er sich von mir verabschiedet. Hat mich noch unter Druck gesetzt, dass ich doch abtreiben soll und solche. Ach du, das heißt, der weiß gar nichts und der weiß auch nicht, dass seine Tochter jetzt verstorben ist? Doch, das weiß er schon. Kam er denn zur Beerdigung? Nee, das wollte ich nicht. Ja. Das wollte ich gar nicht, weil er sich die ganze Schwangerschaft nicht gekümmert hat und es hat einfach nicht gepasst. Waren viele Leute da? Nein, es waren nur meine Eltern und ich, also 3 Leute waren da. Sie wurde in einen kleinen weißen Sarg gelegt? Ist das so üblich? Ganz genau. Also das war das Schlimmste eigentlich so für mich. Ja. Als sie dann rausgetragen wurde, dieser Sarg, und ich wollte eigentlich nur wegrennen. Ja. War sie dein erstes Kind? Ja, also soweit schon. Ich hatte vor 4 Jahren hatte ich eine Fehlgeburt gehabt. Mhm. Das war allerdings im 3. Monat. Du hast vorhin so gesagt, du hättest schon so eine Ahnung gehabt. War die Ahnung vorweggehend auch schon, dass du während der Schwangerschaft gedacht hast, da stimmt irgendwas nicht? Ich hatte Angst, ja. Da ich halt diese Fehlgeburt hatte damals, habe ich natürlich ganz viel beobachtet, habe geguckt, wie sie sich bewegt, wann sie sich bewegt und die Angst war eigentlich immer da. Weiß man, warum sie gestorben ist? Also ich habe jetzt noch keinen Bescheid. Nächste Woche eventuell. Also da kriege ich dann über meinen Arzt Bescheid allerdings. Da muss ich dann hin. Also an mir lag es nicht, das haben die soweit feststellen können. Keine Entzündung oder irgendwas. Es gibt hier in Köln einen großen historischen Friedhof, auf dem ich manchmal spazieren gehe. Mhm. Und da gibt es eine Fläche, wo auch ganz, ganz junge Menschen, also so wie deine Paula jetzt zum Beispiel alt geworden ist, eben die noch gar nicht auf der Welt waren, beerdigt sind. Oder auch Kinder, die nur 1-2 Tage oder ein paar Stunden gelebt haben. Ja. Das ist immer ganz erstaunlich. Manche Gräber sind auch über Jahre, über viele, viele Jahre, sehen auch sehr liebevoll gepflegt aus. Ja. Und andere, das finde ich dann immer so traurig, aber vielleicht ist es auch gesund, ich weiß es nicht, schienen von den Eltern verlassen zu sein. Genau, und das hatte die vom Bestattungsinstitut uns auch gesagt. Also sie meinte nicht erschrecken, wenn, also ich habe auch so ein Kinderreihengrab, also hat Paula bekommen. Und ich soll doch nicht erschrecken, wenn daneben die anderen Gräber so ein bisschen verkommen sind. Sie meinte, das ist so, dass halt einfach nach einer Zeit ist, die Eltern mit der Trauer so abgeschlossen haben. Und das ist vielleicht eigentlich auch ganz gut so. Ja, vielleicht, ja. Ja, weiß man nicht. So. Ja, bestimmt, es ist immer gut, wenn man abschließen kann, ja. Mit Sicherheit, ja. So, bei dir ist es natürlich jetzt noch sehr frisch und da ist die Trauerphase ist da und die wird sicher auch noch eine ganze Weile bleiben. Hast du Menschen, die dir so ein bisschen helfen? Du hast von deiner Mutter vorhin gesprochen. Ja, also meine Mama ganz viel. Die steht hier schon zur Seite und mit der kannst du auch reden. Und, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch noch bei meinen Eltern hier, also ich wohne sonst alleine. Aber ich bin jetzt erstmal noch hier und ist auch ganz gut. Ja. Du hast schon mal eine Fehlgeburt gehabt und jetzt ist das passiert. Haben dir Gynäkologen irgendwas gesagt, dass du grundsätzlich gefährdet bist, wenn du jetzt nochmal schwanger würdest, oder kann man das so nicht sagen? Gefährdet vielleicht deswegen, weil ich Diabetes habe. Das kommt noch dazu. Das ist natürlich dann sowieso eine Risikoschwangerschaft gewesen. Damals, die Fehlgeburt soll wohl auch von dem Diabetes passiert sein, weiß man auch nicht genau. Aber kann man das nicht grundsätzlich sagen, dass man dadurch gefährdet ist. Das nicht. Also es tut mir sehr leid, was geschehen ist, Yvonne. Das muss ich ja eigentlich gar nicht extra sagen. Es tut mir wirklich leid. Und hoffe, dass du auch mit dem Beistand deiner Mutter zumindest über die nächsten Tage dann schon mal ganz gut rüberkommst. Aber es wird seine Zeit dauern. Das ist sicher ganz normal. Ja, und die nehme ich mir auch. Also ich weiß jetzt, wo ich sie besuchen kann. Und genau, ja. Von Herzen alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen konnte. Sehr, sehr gerne. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist hier unsere Nummer, unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail kurz euer Thema, wenn es geht kurz, und natürlich auch eure Telefonnummer, damit wir euch dann zurückrufen können. Ich bin verbunden mit Christian und der ist 22. Hallo Christian. Hallo Domian. Christian, um was geht's? Ich muss vorab sagen, dass ich total aufgeregt bin, weil ich schon ewig mit dir sprechen wollte. Und ich garantiere dir, das ist nach ein paar Minuten ist es weg. Ich hoffe. Mein Thema ist, was du vorgestern für eine Themen nach hattest, und zwar verwirklichte Träume. Träume, genau, ja. Genau. Mein verwirklichter Traum war, dass ich bei den Ludolfs war. Ach nein. Ja. Das ist ja lustig. Du warst bei den Ludolfs. Können wir voraussetzen, dass alle Leute wissen, wer die Ludolfs sind? Ich glaube ja, die laufen weltweit und die sind absolut begehrt, die Ludolfs. Also Ludolfs sind Brüder, ne? Wie viele sind es? Vier, ne? Vier Brüder vom Schrottplatz. Vier Brüder vom Schrottplatz. Die irgendwie, nein, die sind durch D-Max, ne? Diese Sendung, D-Max, bekannt geworden. Da gab es so eine, ja, wie kann man das sagen, so eine Reality-Soap, ne? Irgendwie sowas. Die wurden gefilmt, wie sie da leben, auf dem Schrottplatz. Und das ist irgendwie chaotisch, sie sind dick, genau. Und sie haben kuriose Angewohnheiten, ja. Und seitdem sieht man sie immer wieder. Bei Günther Jauch waren sie neulich wieder mal zu Gast im Fernsehen, haben wir es gesehen. So, und was war es genau mit bei dir? Ja, ich war in Westerwald gezogen. Ja. Und habe mir dann gedacht, alles klar, fährst du einfach mal zu den Ludolfs. Die wohnen in Derenbach, ich habe in Neunkirchen gewohnt zu der Zeit. Ja. Nicht ganz so weit davon entfernt, aber ich dachte, fährst du mal hin. Ja. So, und da bin ich hingefahren, stand dann vor dieser Tür, war total aufgeregt, war am Zittern ohne Ende und alles. Auf diesem Schrottplatz? Genau, ich war auf diesem Schrottplatz vor dieser Tür, vor der Eingangstür von denen. Und der war nicht belagert mit Fans? Nee. Gar nicht, hab ich mich auch gewundert. Ja, eigentlich schon. So, ein paar Leute vorbeigegangen und ich habe gedacht, krass, die halten mich an, die müssen doch da reingehen. Ja, ja, ja. Ja, und dann habe ich da geklingelt und dann kam der Günther raus, der immer am Telefon sitzt. Ja. Der hat mir dann die Tür aufgemacht. Ich war am Zittern und habe den einfach nur gefragt, da habe ich gesagt, Entschuldigung, aber ich möchte keinen Ersatz verkaufen, ich möchte einfach nur einen von ihnen sehen. Und er sagte ganz locker, du siehst mich doch, ich stehe doch vor dir. Das gibt's doch nicht. Total locker drauf, die Leute. Und dann hat er dich mit reingenommen? Nein, rein kommt man da nicht. Ach, rein kommt man nicht. Nein, nur einmal im Jahr am Tag der offenen Tür. Ach so, machen die das schon. Genau, und dann sagte er einfach zu mir, sagte, ja, das wird schwierig, weil wir gerade am Drehen sind. Sagt aber, ich versuche mal ein paar rauszuschmuggeln, sozusagen. Von den anderen Brüdern. Von den anderen Brüdern, genau. Ja. Und dann kam, der erste, der kam, war Uwe, der mit den Locken. Ja, so genau mit den Namen kenne ich mich ja nicht aus, aber erzähl mal weiter. Und ich habe erst gedacht, die sind bestimmt total genervt, weil da so viele Leute jeden Tag hinkommen. Ja. Gar nicht. Ja, vielleicht ist es auch schmeichelhaft für sie, dass sie so begehrt plötzlich sind und... Ja. So. Und dann? Ja, dann habe ich mit denen gesprochen und der hat mir die Hand gegeben, Fotos gemacht, Autogramme gegeben und das ist Wahnsinn. Was hast du mit denen gesprochen? Alles Belangloses eigentlich, was da so los ist, wie viele Anrufe die kriegen, was sie für Ersatzteile haben. Kann man da auch ganz normal anrufen oder haben die schon eine Geheimnummer? Nee, normalerweise kann man da normal anrufen, aber das Problem ist, sie kriegen mehrere 1000 Anrufe am Tag. Mhm. Dann eigentlich, ich bin da nicht so in der Materie, du bist wahrscheinlich viel mehr drin. Dieser Schrottplatz kann doch gar nicht mehr funktionieren im Moment. Die können gar nicht mehr Sachen annehmen und Sachen rausgeben, weil die so beschäftigt sind mit ihrem Medienkram, oder? Ja, das ist im Prinzip richtig, aber die machen trotzdem ihren Schrottplatz so weiter wie, ich meine, so wie früher, wo noch kein Fernseher da im Spiel war, nicht, natürlich. Aber die machen so immer noch. Ich habe mal einmal einen kurzen Ausschnitt gesehen. Die haben ja ungeheure Mengen an altem Schrott da auf ihrem Platz liegen. Und da kam wohl einer und der wollte irgendwie, ich weiß nicht, ein Kabel von einer speziellen Lichtmaschine aus dem Jahr so und so von irgendeinem alten Opel Kadett haben. Und da ging einer von den Jungs blind durch diesen riesen Schrottberg durch. Peter war das. Wahrscheinlich. Und griff genau da rein und holte genau das Kabel aus. Das war schon sehr. Sag mal, ich will den Jungs nicht zu nahe treten, ich finde die wirklich ausgesprochen sympathisch. Aber so ganz gut geduscht sehen die nie aus. Nein, die haben auch einen kleinen Pfeil im Kopf, muss ich sagen. Was haben sie? Also, ein Pfeil im Kopf. Die sind nicht ganz auf der Höhe, sag ich mal. Aber das zeichnet die gerade aus, ne? Also, das war schon ganz gut, dass ihr in der frischen Luft wart und nicht in einem Raum gesessen habt. Könnte man das ungefähr sagen, genau. Aber das macht sie mir auch gar nichts, weil ich finde, das zeichnet ja aus. Ludolfs mit dem Anzug, den würde ich mir nicht mal angucken. Ja. Geld genug hätten sie dafür. Das muss man ganz klar so sehen. Mittlerweile, ne? Ja, mittlerweile. Genau. Die werden, glaube ich, durch diese Firmengeschichten sehr viel Geld verdient haben. Was ich auch schon sehr faszinierend fand, ist, wie gesagt, ich habe sie bei Günther Jauch gesehen in der Sendung. Die sind ja ganz authentisch, ne? Also zumindest stelle ich mir vor, dass die genauso auch privat sind, wie sie sich da in dem Fernsehstudio genau, sehen. Genau, richtig. Ich habe eben schon gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, natürlich wird da was geschnitten, aber da wird garantiert nicht irgendwie gespielt. Niemals. Ich gehe davon aus, dass du ein großer Fan bist. Wahnsinnig großer Fan. Also wie schön, das war mein Lebenstraum, einmal zu den Ludolfs zu fahren. Aber jetzt erklär mir doch mal bitte, du bist 22 Jahre alt, die Jungs wühlen im Schrott rum, sind vom Alter ganz weit weg von dir. Warum bist du Fan? Was zieht dich da so an? Ja, weil ich habe selber andauernd kuriose Ideen und habe selber auch viel mit Zweirädern und Autos und Ersatzteilen und so ein Krempel. Ach so, also eine gewisse Identifikation ist dann da. Ja, genau. Ich interessiere mich sehr für Autos und das ist meine Welt. Was ich nie mitbekommen habe, das wirst du mir als Fan beantworten können, wie ist eigentlich oder was ist eigentlich mit dem Thema die Ludolfs und Frauen? Ja, der Einzige, der eine Frau hat, muss man ganz klar so sagen, ist Uwe, der mit den Locken. Und der ist auch der Älteste. Ach, der hat eine Frau? Der ist verheiratet, ja. Und wo wohnt die Frau? Auch da auf dem Schrottplatz? Nee, die wohnt privat. Die wohnen nicht alle auf dem Schrottplatz. Also die fahren auch mitunter privat wieder nach Hause zu ihrer Wohnung. Ah, ich dachte, die würden alle da wohnen. Nee. Ah, siehst du, ich habe das wirklich zu wenig gesehen. Ich bin da nicht so richtig in der Materie drin. Und die anderen sind so richtig eingefleischte Junggesellen, ne? Ja. Aber sehr überzeugt wahrscheinlich sogar. Nee, gar nicht. Nee. Nee, die flirten, wo sie können und das ist tatsächlich so. Also jetzt haben die ja wahrscheinlich große Chancen bei der Damenwelt. Naja, ich weiß nicht. Mhm. Wenn sie ihre Art ändern, aber dann wird der Film auch nicht mehr laufen, glaube ich. Ja, weil die sind jetzt sehr bekannt und berühmt und naja. Aber gut, ich habe, wo ich vor dieser Tür stand und wirklich eine Klammer rausnehmen wollte wegen meiner Nase, habe ich mir dann einfach nur gedacht, ich meine, wenn ich die Sendung sehe, ich rieche die ja nicht, ne? Aber ja, weiß ich nicht. So schlimm war's? Ja, das war schon. Ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, wenn man die wirklich mal privat auf der Straße sieht, ob die genauso rumlaufen. Oder ob das wie nur Filmkleidung ist von denen, das weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass das alles wirklich so, wirklich auch so ist, dass die immer so rumlaufen. Sonst wäre es ja ein großer Fake und eine Verarsche des Publikums. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das schon so alles stimmt, glaube ich schon. Also, du bist begeistert. Nach dieser Begegnung bist du noch ein größerer Fan als vorher. Richtig. Sehr schön. Ja, auch nett, dass du uns das erzählt hast, Christian. Vielen Dank. Ja, danke dir, mit dir gesprochen zu haben. Mach weiter so, bist super in deiner Sendung. Dankeschön. Alles das Gute. Dir auch, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Felicitas. 19, guten Morgen. Was ein Sling. Bitte? Was ein Sling. 0800 220 50. Kannst du das was singen? Ich verstehe kein Wort. Was war denn das? Und weg ist sie. Vielleicht wollte sie mich verkackeiern. Oder sie wollte einen Scherz machen und wir haben den Scherz nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Wir machen weiter mit Margarete 59. Guten Morgen. Hallo. Hallo Margarete. Ich hoffe, dass ich dich jetzt verstehe, akustisch und inhaltlich. Um was geht's denn? Ja, ich musste gestern Abend leider den Hund einschläfern lassen. Oh, deinen Hund? Ja, also gut, er war nicht unbedingt mein Hund. Sie gehörte zum Schwiegervater meines Sohnes. Aber ja, wir haben die letzten 8 Jahre zusammen gelebt. Der Hund und du? Ja. Oder ihr alle? Nein. Ach, der Hund und ich. Achso, der Hund und du. Also dann zum Schluss wirklich, warst du die Bezugsperson und... Ja. Die letzten 8 Jahre schon. Wir waren sehr aufeinander fixiert. Was war es denn für ein Hund? Ach, das ist ein Shiba Inu, wenn dir das was sagt. Nee. Ein japanischer Jagdhund. Ah ja, ein großer Hund? Sieht man, glaube ich, nicht so oft. Nee. Nö, so mittelgroß. Mittelgroß. Und du hast ihn einschläfern lassen, warum? Ja, ich habe um 5 eine Lache im Flur entdeckt, wo sie vorher lag. Mhm. Und dann habe ich nach ihr geschaut und dann habe ich sie im Wohnzimmer auf der Couch gefunden. Ja. Und als ich näher kam, hob sie den Kopf und da habe ich schon gemerkt, dass mit dem Hund was nicht in Ordnung ist. Mhm. Du hast eine Lache gefunden, Blut oder Urin? Nee, Urin. Urin, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und sie hat dann auch die Augen immer von einer Seite zur anderen gerollt. Oder gedreht, ja. Und der Kopf ging auch immer von rechts nach links. Mhm. Und dann habe ich sofort einen Tierarzt angerufen, habe die Söhne informiert und bin dann losgefahren. Und beim Tierarzt hat mich schon die Schwiegertochter erwartet. Ja, und dann wurde sie kurz untersucht und dann konnte sie das Gleichgewicht nicht mehr halten und dann hieß es Schlaganfall. Ach so, das können Tiere und Hunde auch kriegen? Ja. Ihre Oma hatte es schon und die Mutter auch. Mhm. Und das heißt dann für ein Tier, für einen Hund, wahrscheinlich, wenn er auch schon etwas älter ist, das ist das Todesurteil. Ja, eigentlich ja. Mhm. Da kann man nichts machen. Man hätte noch versuchen können mit entzündungshemmenden Mitteln, wurde mir gesagt. Mhm. Aber sie könnte dann wieder auch einen Herzinfarkt erleiden. Mhm. Und vor allen Dingen... sie kann, also auf den Beinen kann sie sich nicht mehr halten. Entweder dreht sie sich dann im Kreis oder kippt sie auf die eine Seite. Also Quälerei. Ja. Das wäre Quälerei. Und dann ist sie gleich eingeschläfert worden? Ja, wir hatten dann noch Bedenkzeit und so weiter. Und ich habe mich also ganz schön schwer getan, muss ich sagen. Mhm. Ich habe dann auch erfahren, dass der jüngste Sohn noch dazukommt. Und dann will ich also, dass er sie nochmal sieht. Mhm. Und ja, dann und als kurz nach 18 Uhr bekam sie dann ihre Spritze. Warst du dann dabei? Ja, ich habe sie im Arm gehalten. Mhm. hast du, du kannst das Tier. Und dann hat man ja, wenn man so lange mit einem Tier zusammenlebt, eine ganz intensive Verbindung, ein Verhältnis. Ja. Auch wenn manche nicht das, also wenn manche das nicht verstehen. Aber sie war für mich irgendwo wie ein Lebenspartner. Ja, also ich habe selbst keinen Hund, aber ich mag Hunde ausgesprochen gerne. Und ich erahne das, dass man da wirklich eine ganz intensive Beziehung aufbauen kann, ja, zu so einem Tier. Als es dann wirklich dann ans Ende ging, was hast du für einen Eindruck gehabt? Hat sie das irgendwie gemerkt, dass es jetzt ganz ernst ist? Kurz bevor sie die Spritze bekam? Oder war sie da... Nee, sie war auch irgendwo mit sich selbst sehr beschäftigt. Ja, ja. Normalerweise blieb sie auf dem Tisch gar nicht ruhig liegen. Mhm, mh. Aber irgendwo war sie nicht die Alte. Mhm. Aber trotzdem, sie war immer ganz nah bei mir am Kopf, mhm, und am Körper, ja. Mhm. Und ich habe dann auch mit ihr gesprochen, und auch wenn mancher vielleicht drüber lachen mag, aber ich habe mich bedankt für die vielen schönen Jahre, ja, und dass sie für mich eine große Stütze war und dass ich sie vermissen werde und dass ich hoffe, dass es einen Hundehimmel gibt, wo sie dann ihre Mutter und ihre Oma wieder trifft, mhm, und alle anderen, die sie kennt. Ich höre so ein, ja, bisschen daraus, dass es dir auch nicht so sehr gut gegangen ist in den letzten Jahren. Wenn Nein. Ja. Nein, ich bin Hartz-IV-Empfängerin. Ja. Wenn du sagst, sie war eine Stütze, das, ja, heißt, dann hat, ja, sie dir schon übers Leben so geholfen, ja, das Leben verschönert, ja, sagen wir es so. Mhm. Ja. Ich habe auch richtig Angst. Sie ist jetzt momentan noch hier bei mir. Ach so, sie ist noch in der Wohnung. Ja, ich habe sie wieder mit zurückgenommen, so, und sie liegt jetzt auf der Zweier-Couch, wo sie immer geschlafen hat. Und sie, ich wollte die Nacht noch mit ihr verbringen. Ja. Und dann, was passiert morgen? Morgen wird sie beerdigt. Wo wird sie beerdigt? Ach, ich habe drei große Gärten zur Auswahl. Ach so, das kann man nicht. Da werde ich dann einen schönen Platz suchen. Ah, ja. Mhm. Mhm. Hat dieses Tier dir in den letzten Jahren auch die Einsamkeit etwas genommen? Ja, ich habe große Angst vor morgen Abend. Mhm. Jetzt ist sie ja noch da. Mhm. Jetzt fühle ich mich traurig, ja, weine auch oft. Ja. Ihr nicht mehr so oft zu erheben, weil jetzt ist die Todesstarre eingetreten. Mhm. Und vor 2 Stunden ließ es sich noch ganz gut streicheln. Mhm. Da war es einfach so, als würde sie schlafen. Mhm. Du lebst alleine. Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt verwandte Kinder, Schwiegersohn. Ja, 2 Söhne habe, ja, ich. Wie ist da das Verhältnis? Ist das, ist sehr gut. Das die Kinder gut. waren auch da. Ah, ja. Ja. Das ist immer so eine Frage, wenn man das so mitbekommen hat, jemand hat seinen Hund gerade verloren. Darf ich dir jetzt schon die Frage stellen, ob du darüber nachdenkst, oder ist das so zu früh, dass du dir irgendwann einen neuen Hund kaufst? Ich habe mir vorher schon viele Gedanken gemacht, weil sie nicht ganz gesund mehr war. Sie, mhm, hatte vor einem Jahr einen Luftröhrenkollaps erlitten. Mhm. Das heißt also, die Luftröhre bricht dann ein Stück ein und dadurch bekam sie nicht mehr so viel Luft. Ja. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, auch über ihr Sterben oder, ja, über das, was jetzt eingetreten ist. Ja. Ja. Und habe gedacht, also ich brauche anschließend sofort Ersatz. Also sofort. Aber jetzt ist der Gedanke ganz weit weg. Ah, ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ja, deswegen war ich gerade ein bisschen vorsichtig, das zu fragen. Ich habe das schon einmal privat jemanden gefragt. Der sagte, wie kannst du mich, ja, denn das jetzt fragen? Jetzt bin ich damit noch beschäftigt und ich will da gar nicht über nachdenken. Ja, ja, ich hatte vorher gedacht, ja, sofort ein anderer Hund her und so weiter, dann kommst du drüber weg. Aber das ist ein Gedanke, der ganz weit weg ist. Ich will wirklich erst alleine bleiben. Vielleicht ist es aber auch in einem Monat anders. Man weiß es nicht. Ja, natürlich. Und dann bist du natürlich, ja, perfekt abgelenkt, wenn irgendwie kleine süßer Welpe da rumhoppelt. Ja, aber ich muss jetzt auch jobben gehen vom Amt aus. Ach so, gut, und dann bist du, ja, dann geht das auch nicht so einfach. Ja, ja, da wäre dann ein neuer Hund wohl etwas problematisch. Ja. Margarete. Ja. So, als hätte sie es geahnt. Ach so, dass es genau jetzt zeitlich abgestimmt ist. Ja, so ungefähr, also, ja. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich meine, sie ist jetzt gewohnt, dass wir 3,5 Jahre ununterbrochen zusammen sind. Mhm. Und wie manage ich das? Mhm. Und ja, jetzt ist das Problem weg. So, dann wünsche ich dir, dass die nächsten Tage und Wochen, dass du die ganz gut über die Runde kriegst. Ja, vielen Dank. Und das, was doch dann was Nettes, Hoffnungsvolles passiert. Und du gut abgelenkt wirst, sagen wir es mal so. Ja, ne? Vielen Dank. Ja, liebe Margarete, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Und Almut begrüße ich. Hallo Almut. Moin. 44. Ja. Grüße dich, um was geht's? Ja, ich wollte von meinem Traumberuf als Notärztin berichten. Traumberuf Notärztin? Ja. Das war immer schon ein Traumberuf gewesen. Und jetzt hast du... Nee. Nee. Eigentlich wollte ich mal diesen Textildesign studieren. Oh, das ist ein Unterschied. Textildesign und Notärztin. Ja. Notärztin heißt, du fährst mit diesem Krankenwagen raus, wenn es wirklich brennt. Ja, genau. Also wenn überall Autounfälle, irgendwelche Unglücke... Egal was, du Kindernotfälle, internistische Notfälle. Also das kann man, glaube ich, sagen, du arbeitest an der Front, ne? So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, genau. Das ist mit das Härteste, stelle ich mir so vor, was es überhaupt gibt in der Medizin. Ich weiß nicht, also im Krankenhaus fand ich es auch nicht entspannter. Man ist natürlich dann so auf die Schnelle der Zeit mit einer so einer Sache konfrontiert. Ja, und du bist konfrontiert vielleicht auch mit anderen Leuten, auch die nicht verletzt sind und die irgendwie ihre Lieben sterben sehen. Oder also ich stelle es mir ausgesprochen kompliziert vor. Warum ist es ein Traumberuf? Ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist, man sieht viel, man kann viel eigenes Wissen anwenden und gleichzeitig dabei noch Menschen helfen. Mhm. Wie lange machst du es jetzt schon? Seit 9 Jahren. Seit 9 Jahren schon? Boah, wow, ja. Chapeau. Chapeau. Respekt, Respekt. Ich mache es gerne. Ich mache es jetzt seit 1,5 Jahren hauptberuflich. Davor habe ich es dann berufsbegleitend zu meiner Tätigkeit im Krankenhaus gemacht. Ist es nicht so ein Job in der Medizin, den man vielleicht doch nur eine gewisse Zeit machen kann, weil er so viel Kraft absorbiert, dass man das gar nicht sehr, sehr lange machen kann eigentlich? Also ich fand für mich persönlich, dass der Job im Krankenhaus viel kraftraubender war. Ehrlich? Ja. Warum? Ja, ich habe jetzt, wir sind nicht mehr Freizeit, hört sich jetzt erstmal komisch an, ich arbeite 8 bis 10 Dienste im Monat, 24 Stunden und die anderen 20 Tage sind meine Freizeit. Mhm. Ich kann mich also wesentlich effektiver erholen. Im Krankenhaus hatte ich dann eben zwischen diesen 6 Diensten, die im Krankenhaus zu absolvieren sind, auch noch meinen Tagdienst zu leisten. Ja. Die natürlich nicht ohne Kraftstunden abging. Du kannst aber irgendwie ein bisschen näher ans Fenster gehen. Die Leitung wackelt so und du klingst verschwommen. Ja, ich bin aber, ich höre dich gut. Ja, ich dich gerade nicht so ganz gut. Also im Krankenhaus weniger Freizeit und du kannst dich jetzt besser durch diese freien Tage, die dir zustehen, erholen. Genau. Dennoch bist du ja konfrontiert mit allem nur erdenklichem Leid. Ja. Wie gehst du da psychisch, seelisch mit um? Kann man eigentlich ganz schwer beschreiben. Es ist, man versucht es professionell ins Hinterstübchen zu drängen. Oder sagen wir mal so, wenn was ganz Schwerwiegendes war, dann spricht man natürlich mit seinem Freund, mit Rettungsdienstkollegen über diesen Einsatz, über diesen Vorfall. Mhm. Auch 1-2 Tage oder 2-3-4 Tage. Und und dann hat man es eigentlich im Griff. Ist das so? Ja, also ich habe keine Albträume. Man denkt über die ganz schlimmen Sachen natürlich immer wieder mal nach. Die kommen immer wieder mal hoch, aber jetzt nicht so, dass sie mich jetzt bedrücken oder dass sie mir mehr Albträume verursachen. Ja. Aber sie sind immer wieder mal präsent. Hast du für dich persönlich mehr Angst vor dem Leben, weil du ja ständig siehst, was im Leben oder ja alles passieren kann? Nö. Das nicht? Weil du fährst entspannt Auto und... Ich genieße mein Leben und ich fahre auch entspannt Auto. Ja. Kann man jetzt nicht, also ich sehe da jetzt überhaupt keinen, für mich keinen Unterschied zu anderen. Kannst vielleicht du... genieße ich sogar eher als andere. Ja, vielleicht. Weil ich weiß, wie schnell es auch vorbei sein kann. Mhm. Denkst du manchmal darüber nach, was wohl aus dem einen oder anderen, den du gerettet hast, der sehr schwer verletzt war, was aus dem geworden ist? Ja, ab und zu. Manche Fälle verfolge ich auch und frage im Krankenhaus nach, was aus den Patienten geworden ist. Andererseits ist das ja, wenn du das 9 Jahre machst, so eine Fülle von Menschen, die kann man ja gar nicht erinnern alle. Das funktioniert ja. Also man fragt in der ersten Zeit schon mal nach. Ne? Man kann es also nicht über Jahre machen. Ne? Hast du Angst, dass du vielleicht doch irgendwann an einen Punkt kommst, wo du kalt wirst? Dass du es nur noch abspulst? Manche Leute, die so außenstehend sind, die den Beruf nicht kennen, die mich nicht kennen, sagen vielleicht auch so zu manchen Äußerungen, die ich schon mal von mir gebe, dass ich vielleicht kalt nach außen wirke. Mhm. Aber ich glaube, es ist eher so die professionelle Art und Weise damit so umzugehen, dass man den Beruf weiter ausüben kann, weil sonst wäre ich irgendwann nicht mehr berufsfähig. Ja. Und das möchte ich nicht. Also es ist ich glaube auch, dass man irgendwo schon immer eine Grenze ziehen muss. Wenn du jeden Fall wirklich ganz an dich privat herankommen lassen würdest, wärst du komplett unfähig für diesen Beruf. Ja. Es gibt wirklich viel Elend, was man sieht, und manche Sachen sind wirklich ganz fürchterlich. Wenn du jetzt diese 9 Jahre Revue passieren lässt, was war das für dich Erschütterndste, was du erlebt hast? Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Das ist kurz nach Weihnachten 2006 gewesen. Es waren 4 junge Leute nach einem Disco-Besuch morgens unterwegs, irgendwie so kurz nach 5. Und sind auf eine Ampel zugefahren, die auf Rot geschaltet war. Und der Bereich vor der Ampel war auch mit 70 Tempo reduziert. Und das Auto von diesen 4 jungen Leuten ist von einem alkoholisierten Autofahrer mit 180 km/h von hinten gerammt worden. Mhm. In den Straßengraben reingeschubst worden. Ja, die Beifahrerin, die war auf der Stelle tot. Fahrerin und ein Mitfahrer auf dem Rücksitzend am gleichen Tag noch im Krankenhaus verstorben. Und der einzig Überlebende aus diesem Auto hat bei diesem Unfall seine Schwester, seine Verlobte und seinen besten Freund verloren. Ich stelle mir vor, dass diese Menschen, die versterben, sind ja eben wahrscheinlich meistens auch in einem ganz furchtbaren Zustand, wenn du sie dann sie siehst. Das ging eigentlich noch. Also ich habe selten Leute gesehen, die ganz fürchterlich und entstellt waren. Das sind eigentlich in der Regel die Selbstmörder gewesen. Mhm. Die bei Unfällen ins Leben kamen, das ging eigentlich. Die konnte man eigentlich immer noch relativ gut angucken. Mhm. Merkst du das? Das hört man ja manchmal von Leuten so aus deinem Berufsbereich, dass es dir besonders nahe geht, wenn Kinder verunglückt sind? Ich glaube, das geht jedem nahe. Ja. Also egal, was ein Kindernotfall ist, ob das jetzt ein Kind mit Atemnot ist, ob das ein Säugling ist, ob das ein Kleinkind in Verbrennungen ist oder so. Es ist, ja, das ist erstens mal so die Situation, dass man eben nicht so viel mit Kindernotfällen zu tun hat. Mhm. Und immer so ein bisschen die Angst hat, dass man das alles richtig macht. Und zum Zweiten, weil es eben kleine Kinder sind. Ne? Das ist ein gutes Stichwort. Du sagst, dass man die Angst hat, ob man alles richtig macht. Jetzt bist du erfahren nach diesen vielen Jahren, nach 9 Jahren. Aber gab es am Anfang mal Situationen, dass du da hinkamst und eigentlich auch nicht richtig wusstest, wie du es professionell machen sollst? Nee, das nicht. Das nicht. Aber im Nachhinein würde ich zumindest rückblickend mit meiner jetzigen Erfahrung sagen, dass ich manche Sachen anders machen würde. Zumindest anders gemacht hättest, ja. Bist du dann eigentlich alleine als Arzt oder sind da doch andere Ärzte auch dabei? In der Regel bin ich alleine, es sei denn, es sind Unfälle mit mehreren Verletzten. Mhm. Ich stelle es mir gerade vor, wenn du so etwas erlebt hast, wie du es gerade geschildert hast, und dann ist Dienstschluss. Mhm. Dann fährst du nach Hause. Ich weiß nicht, nach 24 Stunden sagst du, ne? Mhm. Das ist ja auch schon hammerhart, 24 Stunden Dienst. Da kann doch kein Mensch schlafen, oder? Doch. Doch? Ja. Das geht. Ja, das geht. Das ist erstaunlich. Das kann ich mittlerweile. Ich war früher auch nicht so gut, aber mittlerweile kann ich auch quasi im Stehen schlafen. Das ist ganz erstaunlich. Das fragen mich die Leute auch immer. Wie geht denn das bei dir, wenn du nach Hause kommst, nach dieser Sendung, die ja im Vergleich zu deiner Arbeit völlig harmlos ist? Ich kann nicht schlafen, wenn ich nach Hause komme. Ich brauche immer so 2, manchmal 3 Stunden, bis ich so mich abgesetzt habe und dann kann ich schlafen. Ich glaube, das ist eine andere Belastung bei dir und bei mir. Du hast eher so die psychische Belastung und ich glaube, da könnte ich wesentlich schlechter mit umgehen als mit dem, was ich da so sehe. Das kann ich irgendwie eher verarbeiten. Das kann ich rationell verarbeiten und ich kann ja auch leider nichts dran ändern, was passiert ist. Ich kann nichts dafür, dass dieser Mensch jetzt an einem Herzinfarkt verstorben ist. Ich habe mein Möglichstes getan, um ihn zu reanimieren oder Fallopfer möglichst schnell ins Krankenhaus zu bringen und auch während der Fahrt möglichst so zu versorgen, dass er lebend das Krankenhaus erreicht und auch die weitere Behandlung überlebt. Ich kann aber nichts dran ändern, was da letztendlich bei rauskommt. Also es sei denn, ich habe mir selber einen Fehler vorzuwerfen, aber... Ja, gab es Situationen, wo du im Nachhinein dachtest, oh Mann, hätte ich lieber das gemacht, dann hätte ich den Menschen retten können, jetzt ist er verstorben? Nee. Das noch nie? Nee. Gott sei Dank. Also es gibt Sachen, wo man sagt, man weiß einfach nicht, was man für eine Diagnose jetzt stellen soll. Ich habe mal den Fall gehabt, dass jemand unbeobachtet von einer Leiter gefallen ist, der an einer Stromleitung gebastelt hat. hat im Fallen mit in seinem Kopf einen Werkzeugkasten zerlegt. Ja, ich hatte keine Erfahrung, ich hatte keine Vorinformationen zu diesem Menschen. Ich wusste nicht, was er an Vorerkrankungen hat, es waren keine Angehörigen da. Ja, hat er jetzt einen Stromschlag gekriegt? Hat er auf der Leiter einen Herzinfarkt gekriegt, ist runtergefallen? Oder ist er im Fallen mit dem Kopf so stark auf diesen Kasten aufgeschlagen, dass er innere Schädelhirnverletzungen hat? Was muss ich jetzt behandeln? Also er war reanimationspflichtig, aber was ist jetzt der Auslöser gewesen? Ich kann nur symptomatisch dann behandeln und gucken, dass er möglichst schnell ins Krankenhaus kommt und dass man dann eine genauere Diagnose stellen kann. Aber was für ein Stress. Das heißt, du musst innerhalb von Sekunden entscheiden, was du machst. Und wenn du jetzt im Nachhinein sagst, nach 9 Jahren, es gab wohl keinen Fall, wo du einen gravierenden Fehler gemacht hast, das ist ein tolles Resümee. Ja, also sagen wir mal, man hat immer Sachen, wo man sagt, man hätte es besser machen können. Naja, gut. Mit dem heutigen Wissen halt. Ne? Aber das ist, denke ich mal, jedem Beruf zu eigen und egal, ob man jetzt irgendwie in einer Drechselbank steht oder ob man einen Patienten behandelt, da geht es natürlich um Menschenleben, aber man hat den Beruf ja schon im Studium tiefgreifend erlernt und man darf ja auch erst auf die Menschheit losgelassen werden als Notarzt, wenn man schon mindestens 1,5 Jahre in der Klinik tätig war und auch seine Erfahrung gesammelt hat. Ja. Wenn du einen Einsatz oder wenn ihr, du fährst mit Helfern dahin, wenn ihr einen Einsatz bekommt, weißt du ja in der Regel, um was es geht. Ja, zumindest grobe Vorausinformationen. Ja. Ne? Wenn du jetzt, wenn ihr hört, es gab einen Selbsttötungsversuch oder Vorfall, nehmen wir mal an, jemand ist aus einem Hochhaus heruntergesprungen. Gibt es da Situationen, wo du mit Angst hinfährst, was dich erwartet? Nee. Oder mit Anspannung? Kindernotfälle. Immer Kindernotfälle? Kindernotfälle. Die einzige Anspannung, die man irgendwo schon mal hat, sind Unfälle, wo man auf einmal auch mit den Angehörigen konfrontiert wird, die schon an die Unfallstelle irgendwie herangeeilt sind, weil die über Handy von irgendwelchen Unfallzeugen alarmiert worden sind. Hör mal, da ist das Auto von deinem Sohn und der liegt im Straßengraben. Und wenn man dann konfrontiert wird mit dass man hin und her gerissen ist zwischen den Patienten versorgen, aber andererseits kollabierenden Angehörigen, verstehe. Die natürlich auf einmal auch eigentlich versorgungspflichtig sind und sowohl psychisch als auch physisch und man hat eigentlich gar keine Valenzen dafür. Ja, ne? ja. Die Kriseninterventionsbetreuung, die läuft erst an, die kommen immer erst ein ganzes Stück nach uns an, weil die natürlich auch nicht mit Sonderrechten fahren dürfen. Ja, ja, klar. Und erstmal auch den Vorlauf haben, dass sie sich sammeln müssen. Wir können natürlich schneller ausrücken. Aber das ist eine starke Belastung so am Einsatzort, wenn man mit Angehörigen konfrontiert, die natürlich ein Recht darauf haben, zu erfahren, was mit ihren Angehörigen ist, die da verunfallt sind. Ne? Wenn du einen langen Urlaub hinter dir hast, freust du dich auf deine Arbeit? Ja. Ja. Ja. Also, ich finde das sehr interessant, Ich sehe gerade, mir läuft die Zeit weg, so spannend ist das, mit dir zu sprechen. Ich sag's nochmal, ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit und höchste Anerkennung. Leute wie euch, ebenso die Pfleger und Krankenschwestern, sind für unsere Gesellschaft und für unser Gemeinwesen sowas von wichtig. Ja. Eine kurze Schlussfrage noch. Du fährst oft auf Autobahnen und bist mit Verkehrsunfällen konfrontiert. Ja. Bist du für ein Tempolimit? Ja. Ja. Ja. Sehr gut. Ich selber fahre auch nicht schneller als 120, egal ob mir erlaubt ist oder nicht. Ich sehe viele Unfälle. Ich bin selber auch noch Feuerwehrfrau und kriege eben in 2 Blaulichtvereinen mit, was auf der Straße los ist. Ob ich jetzt die Patienten selber irgendwie rausbasteln muss aus dem Auto oder ob ich die medizinische Versorgung übernehmen muss. Ja. Und ich sehe viel Grauenvolles und versuche das auch in einer Art Präventionsarbeit mit einem Polizeibeamten und einem ehemaligen Unfallopfer auch Schülern oder jungen Fahranfängern nahezubringen. Also eine sehr engagierte Frau. Und wir haben nochmal ein Plädoyer losgelassen für das allgemeine Tempolimit. Ja. Liebe Almut, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Chris und Chris ist 31. Hallo Chris. Hi Jürgen, grüß dich. Hallo Chris, um was geht's? Es geht um meine Schwester. Was ist geschehen? Meine Schwester ist jetzt zum dritten Mal schwanger von dem Mann, der unsere ganze Familie sozusagen kaputt macht. Ist sie mit diesem Mann denn auch zusammen? Ja, uns gegenüber sagt sie, sie wäre nicht mit ihm zusammen, obwohl sie sich weiterhin heimlich mit ihm trifft. Und jetzt in den letzten 8 Jahren war sie immer wieder zusammen, auseinander, zusammen, auseinander. Es hat auch körperliche Gewalt zwischen ihr und ihm gegeben. Ja. Körperliche Gewalt von ihm gegenüber auch seitens ihren anderen beiden Kindern. Also du hast gesagt, sie ist zum dritten Mal schwanger, das heißt, da sind 2 Kinder auf die Welt gekommen? Ja, aus 2 anderen Ehen. Ach so, er ist nicht der Vater. Nein, nee. Er ist jetzt der Vater von dem dritten Kind. Von dem dritten Kind, das sie erwartet. Ja, genau. Das heißt, du sagtest vorhin übrigens, dieser Mann, der unsere Familie kaputt macht. Ja, richtig. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wir im Grunde genommen alle versucht haben, ihr noch dabei zu helfen, dass sie auch glücklich wird und haben ihn auch so aufgenommen, wie er ist. Und nur er war halt immer nur auf den eigenen Profit aus, dass er halt jegliche Beziehung in der Familie versucht hat zu sabotieren. Er konnte es nie ertragen, dass meine Schwester und ich halt ein sehr, sehr enges Verhältnis miteinander haben. Ist er eifersüchtig? Bitte? Ist er in einer gewissen Weise dann eifersüchtig? Definitiv. Mhm. Er hat es geschafft, alle ihre Freundschaften kaputt zu machen. Sie hat niemanden mehr. Alle ihre langjährigen Freundinnen, Freunde, Bekannte haben sich alle von ihr distanziert mittlerweile. Mhm. Weil sie es einfach nicht mehr ertragen, was sie selber mitmachen mussten, beziehungsweise dabei zuzugucken, wie sie sich selber und auch ihre Kinder langfristig damit zugrunde richtet. Wie alt ist deine Schwester, Chris? Meine Schwester ist 37. 37? Ja. Eine erwachsene, reife Frau. Ja, und eigentlich auch keine dumme Frau. Wenn du sagst, du hast ein enges Verhältnis zu deiner Schwester, ja. Wie äußert sie sich denn, wenn du all deine Bedenken darlegst? Sie wünscht sich natürlich permanent, dass ich ihm nochmal eine Chance gebe, aber das ist von meiner Seite her nicht mehr möglich, weil er so viel gelogen und betrogen hat uns allen gegenüber. Und die Krönung war vor ein paar Jahren, da hat er sich, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, da hat er mir gegenüber Morddrohungen ausgesprochen. Mhm. Und das ging dann, da musste ich auch selber zusehen, dass ich mich und meine Familie schütze. Und dann hatte ich für fast ein Jahr lang keinen Kontakt zu meiner Schwester. Und das auch ist ja in richtig. Der Zeit hat sie sich dann mal wieder von ihm getrennt und durch einen dummen Zufall ist der Kontakt wieder entstanden. Hm. Und leben eure Eltern noch? Ja, klar, die leben noch. Also meine Eltern, oder unsere Eltern sind geschieden. Der Vater lebt weit weg von hier und unsere Mutter lebt bei mir und meiner Frau. Ja, und was sagt deine, oder eure Mutter zu dem ganzen Desaster? Meine Mutter steht natürlich genauso in dem Sinne, was das Kind angeht, stehen wir hinter meiner Schwester. Mhm. Nur sollte es so sein, dass sie jetzt weiterhin großen Kontakt zu ihm pflegen will, das erträgt meine Mutter auch nicht. Meine Mutter sagt auch, sie setzt sich mit diesem Mann nie wieder an einen Tisch. Also so schlimm ist es? Ja. Stehst du jetzt in dem moralischen Konflikt? Meine Schwester ist, als sie mir mitgeteilt hat, sie war schon im 4. Monat, da hat sie mir erst gesagt, dass sie schwanger ist. Obwohl ich schon längst, lange vorher wusste. Wie erklärst du dir das, dass deine Schwester offensichtlich nach all diesen vielen Sachen, die da passiert sind, nicht die Kraft hat, sich von diesem Mann zu lösen? Sie ist ihm total hörig, total verfallen. Also wir sprechen... Eine Torschusspanik ist so eine Mischung aus Naivität, aus Torschusspanik, aus vielleicht auch wirklich tatsächlich der großen Liebe. Mhm. Wobei das Wort verfallen sein, glaube ich, eher zutrifft. In dem Fall, wie du es gerade beschrieben hast. Ich denke auch. Wenn das so lange geht und alle Argumente eigentlich gegen diesen Mann sprechen und du als ganz enge Person ihr auch rätst, dich von diesem Mann zu trennen und sie tut's trotzdem nicht. Ich habe so oft getan, so oft, so viele Gespräche. Und ich habe ihr auch gesagt, dann geh zu einem Therapeuten, lass dir helfen. Mhm. Oder wenn ja, sagt sie denn schon mal, ja, eigentlich, Chris, du hast recht, aber ich kann nicht anders? Sagt sie sowas? Ja. Mhm. Sagt dann, ja, du hast recht, ich kann nicht anders, weil das ist die Liebe meines Lebens. Ah ja, das sagt sie nach wie vor. Mhm. Immer wieder, ja. Immer wieder. Und dann sind wieder diese Phasen, wo sie uns das Ganze sozusagen verheimlicht. Nein, ich bin ja gar nicht mehr mit ihm zusammen und wir haben nur noch gelegentlich, telefonieren wir vielleicht mal. Aber de facto meinst du, dass das letztendlich, sind die zusammen? Ja, natürlich. Mhm. Weil wenn meine Schwester auf einmal mit einem Knutschwerk am Hals vor mir steht, weiß ich auch, woher der kommt. Ich meine, du bist natürlich jetzt in einer misslichen Situation. Du hast ein ganz enges Verhältnis zu deiner Schwester. Ja. Deine Schwester allerdings ist eine erfahrene und erwachsene Frau und du kannst ihr Leben nicht vorschreiben. Richtig. Du kannst es begleiten, du kannst es kritisch begleiten, aber letztendlich muss sie für sich entscheiden. Das heißt, du musst dann irgendwann für dich auch entscheiden, ob du dann vielleicht doch mehr auf Distanz zu deiner Schwester gehst, weil du diesen Menschen nicht erträgst, den sie wiederum um sich herum hat. Ja. Ist das dein Konflikt, in dem du steckst? Absolut. Hm. Wenn ich auf Distanz zu meiner Schwester gehe, gehe ich automatisch auch auf Distanz zu meinen Neffen. Hm. Und das bricht mir auch wiederum noch mehr das Herz. Ja. Du war ja schon mal ein Jahr Distanz, ne? Wie du gerade gesagt hast. Zwischen dir und der Schwester. Ja. Wie war das denn? Habt ihr euch gar nicht da gesehen, nicht telefoniert, gar nichts? Gar nichts, null. Hm. Das war dann halt so, dass ich bis zum heutigen Tage nicht weiß, warum, aber er hat mir gegenüber halt diese Morddrohung geäußert am Telefon und hat dann gesagt, gehabt, so ungefähr, wenn ich gleich vorbeikomme, dann kriege ich dich und so weiter. Was hat denn deine Schwester zu dieser Morddrohung gesagt? Ja, sie war natürlich erst total aufgelöst und oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt beende ich das Ganze und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann hatte ich die Polizei gerufen und die haben mir einen Platzverweis erteilt. Und das lief dann auch hinter mit Anzeige und so weiter. Ich weiß nur, dass meine Schwester dann hinterher bei der Kripo dann ganz klar gesagt hat, ich hätte ihn am Telefon provoziert und mehrfach dort angerufen und ihn dazu aufgefordert, vorbeizukommen. Das heißt, deine Schwester hat sich dann auf seine Seite bei der Polizei gestellt? Dafür hat sie sich im Nachhinein zwar entschuldigt, aber... Und sie glaubt auch nicht, dass er das gesagt hat? Doch, klar, glaubt sie. Doch, das glaubt sie schon. Mhm. Aber aufgrund einer Provokation eben von dir? Sie glaubt mir völlig. Sie hat nur aus Liebe zu ihm dann bei der Kripo gelogen. Mhm. Mensch, Christa, was gibt es da für eine Lösung? Da gibt es nur die Lösung, dass wenn das so verfahren ist und so klar für dich und auch deine Mutter ist, dass du, so bitter es ist, auf Distanz zu deiner Schwester gehen musst. Was willst du machen? Was willst du machen? Du kannst sie nicht zwingen. Du kannst keinen Terror da machen. Dann treibst du, je mehr Druck du wahrscheinlich auf sie ausübst, desto mehr treibst du sie in seine Arme. Ja. Du hast, so wie ich das jetzt gerade einschätze, wahrscheinlich so viel mit deiner Schwester schon gesprochen, dass die Argumente völlig klar sind. Ich finde auch keine Argumente mehr. Ja. Aber ihr Herz muss das entscheiden. Ihre Vernunft gibt dir vielleicht recht, aber nicht ihr Herz. Weißt du, in den letzten Jahren war es dann immer so, dass man diese Beziehung im Grunde genommen relativ einfach beenden konnte. Aber jetzt wird eine Bindung für immer zwischen den beiden da sein, durch das Kind. Natürlich, ja. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich diesem Kind gegenüber verhalten soll. Ja, nett natürlich. Mein Zorn, meine Wut auf ein Neugeborenes projizieren, was totaler Quatsch ist. Ja, das ist natürlich für Quatsch. Da kann das Kind ja nicht Nein, das ist das Kind deiner Schwester, so musst du es sehen, Punkt aus. Richtig. Ja. Aber ich weiß auch, dass es ein Teil von ihm ist. Und sie möchte ihn jetzt auch mit zu der Geburt nehmen. Hm. Seine Bindung. Ja, Chris, das kannst du aber nicht verbieten und nicht unterbinden. Das ist jetzt dann mal so. So schlimm das für dich und deine Mutter auch ist. Irgendwann wollen wir hoffen, also nehmen wir an, das ist alles so, es wäre interessant, die Seite von deiner Schwester zu hören, wie sie das darstellt. Aber wenn das so ist, wie du es gerade dargestellt hast, kann man nur hoffen, dass ihr irgendwann die Augen aufgehen und sie kapiert, was sie da tut. Aber du kannst nichts tun. Deine Hände sind gebunden. Nichts kannst du tun. So schlimm das ist, dass ich das sage, aber alles andere ist kontraproduktiv. Okay. Finde ich. Es ist traurig, es ist furchtbar traurig. Signalisiere einfach deiner Schwester, dass du sie liebst und dass du da bist für sie, wenn sie dich braucht, aber du kannst sie nicht in eine Form pressen. Das geht nicht. Ich weiß, es ist schlimm. Ich weiß es. Wenn jetzt anders irgendwelche planen. Bitte? Das ist das, wovor ich halt Angst habe und was mir eigentlich im Grunde genommen klar war. Nur muss man auch halt immer noch händeringend nach einer Lösung. Ich schlage mir eben vor, das ist ja ein komplexer Fall. Meine Psychologin ruft dich nochmal an, die hat das mitgehört. Vielleicht hat die noch irgendeinen anderen Aspekt. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, sagst du meiner Psychologin deine Anschrift. Okay, ich danke dir. Ne? Alles Gute, Chris. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Uwe Petersen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Ein